Vorsicht, Phoenix! Sie sind hinter uns! Unter der glänzenden Oberfläche tobt der Kampf um die Zukunft. Tauche weiter nach oben. Erlebe die Kalypse im Game, das sich Leben nennt. Epos im Game. Neongrau. Von Aiki Mira. In der ARD-Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.